In der Ehe spielen sich Szenen ab, die gespenstisch an Szenen im Erdgeist erinnern, sodass beide erschrocken innehalten. Er kann zwischen Tilly, seiner Frau, und Lulu, dem Produkt seiner Fantasie, nicht mehr unterscheiden. Seine Fixierung auf die Frau als das amoralische Tier vergiftet seine Beziehung zu der Frau, die er liebt. Wüste Schmähungen, haltlose Beschuldigungen wechseln mit innigen Liebesbriefen. Er hebt sie in den Himmel und stößt sie im nächsten Augenblick in den Dreck. Die neurotische Zerrissenheit des patriarchalen Mannes ist die von der Göttin verhängte Strafe. Er wird selbst das Opfer seines Frevels. Tilly Wedekind geht an dieser Ehe fast zugrunde. Ihre Liebe ist zerstört. Sie lernt, ihren Mann zu fürchten, beinahe zu hassen. Sie verfällt einer schweren Depression und versucht einmal, sich das Leben zu nehmen. Die Depression, ein typisches Leiden der Frau im Patriarchat, überfällt sie auch nach Wedekinds Tod immer wieder bis in ihr hohes Alter. Lulu ist nicht die Urgestalt des Weibes. Sie ist weder das wahre, wilde, schöne Tier noch Astarte oder Lilith. Aber sie bleibt eine Herausforderung für jede Schauspielerin und jeden Regisseur. Neuinszenierungen verbuchen zwar keine Sensationserfolge mehr wie zu Wedekinds Zeiten, man ist inzwischen an Brutaleres gewöhnt. Mancher Regisseur steht dem Drama auch heute noch ratlos gegenüber, wie Peter Zadek, der im Jahr 1987, kurz vor der Premiere seiner eigenen Lulu-Inszenierung am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, zu Protokoll gab. 1965. Ich soll Lulu inszenieren. Lese das Stück, beziehungsweise die beiden Stücke, Der Erdgeist, Die Büchse der Pandora, finde sie lang, langweilig, prätentiös und überflüssig. 1975. Ich soll Lulu inszenieren. Muss mir doch besonders liegen, Sex and Violence und so weiter. Lese das Stück, beziehungsweise die Stücke wieder, genauer. Eine wilde, fantastische Geschichte. Eine Konstruktion, wie mir scheint, ohne erkennbare menschliche Züge. Erst als er dem Drama eine völlig andere Deutung gegeben hatte, wollte Zadek sich an die Inszenierung wagen. Lulu hält durch. Eine deutsche Frau. Sexuelle Mutter Courage. Man muss sie aus der legendären Femme Fatale-Welt der Jahrhundertwende lösen. Die Inszenierung wird geplant. Wieder Schrecken beim Lesen. Glatt, so perfekt, schick.